Welt mit allen Königreichen, die Welt mit aller Herrlichkeit, kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen, womit uns unser Gott erfreut, dass er in unserem Herzen thronet und wir in einem Himmel im Himmel wohnen werden, im Himmel.